غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء wir sind die Fremden, ob lebendig oder tot. غرباء wir sind die Fremden, unsere Umma ist in Not. In den Zellen sind Gefangene überall auf dieser Welt. Es sind Jundullahs Löwen und sie werden dort gequält. Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, ya Sadiqi, wir schließen dich in unsere Dua. Ghuraba, al-Nasir, bleibe standhaft für Allah. In den Zellen sind Gefangene überall auf dieser Welt. Es sind Jundullahs Gefangene und sie werden dort gequält. Wa Islama, wir hören den Ruf, kleine Kinder liegen im Blut. Wa Islama, wir hören den Ruf, kleine Kinder liegen im Blut. Was sollen wir machen? Sollen wir schweigen? Oder stehen wir für sie auf? Ghuraba, wir sind die Fremden und wir geben niemals auf. Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, ja, Ubayda, bleib stark, hör auf zu weinen. Ghuraba, Saifina, auch für dich sind wir am Wein. In den Zellen sind Gefangene überall auf dieser Welt. Es sind Jundullahs Schwestern und sie werden dort gequält. Könnt ihr hören, wie sie dort schreien, oder sind die Herzen tot? Heute sind es die Geschwister, morgen seid ihr schon in Not. Und versucht es nicht zu verleugnen, denn die Verse, sie sind klar. Denn die Gläubigen sind Geschwister, so sagt es doch Allah. Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, ya Arituka, al-Mujahid, mach Dua. Für uns hier draußen, edler Bruder, und für unsere Shuhada. Unsere Geschwister leugnen die Wahrheit, doch die Zeichen, sie sind klar. Allah verschleierte ihre Augen, und darum nennen sie uns die Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Ghuraba, Owari Raylillah, ilana niljibah, Ghuraba, Owar Tabaynaha, Shihar Filhayat, Intasallana, Fa'inna la lubali bittuha. نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء